verschwendet, wenn man macht, was man nicht mag. Sein oder nicht sein, wie mach ich's nur? Steh ich auf und folge stur dem Diktat der Uhr. Konsequenzen, Kompromisse, wie man es auch dreht. Widerstand überall.